Es soll anders werden, es soll anders werden. Gib her, dass mein Leben sich doch wiederholt. Ich will keine Stunde mehr leben auf Erden, wie früher ich ziellos gelebt, wie ich wollt. Ich will keine Stunde mehr leben auf Erden, wie früher ich ziellos gelebt, wie ich wollt. Ich will mich bemühen, nicht reden vergebens, wenn man mich beleidigt hat mit hartem Wort. Denn Jesu Gebote sind Worte des Lebens. Man findet Vergebung und Liebe nur dort. Denn Jesu Gebote sind Worte des Lebens. Man findet Vergebung und Liebe nur dort. Oh, dass doch mein Leben anfinge von Neuem. Wie wollte ich anders jetzt tragen das Kreuz? Wie wollte ich dienen dir, Jesus, von Treue und Früchte dir bringen in kostbarer Zeit? Wie wollte ich dienen dir, Jesus, von Treue und Früchte dir bringen in kostbarer Zeit? Doch kann das Vergangene ich nicht wieder bringen, wo ich die viel Arbeit und Mühe gemacht. Oh, lass Herr den Rest noch des Lebens gelingen, dass ich ohne Fehler dir folgen kann nach. Oh, lass Herr den Rest noch des Lebens gelingen, dass ich ohne Fehler dir folgen kann nach.